Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 25. April 1788. Viel Glück und Freude, Papa, zu deiner Emma und ebenso viel zu der überstandenen Gefahr deiner Frau. Ich kann nicht leugnen, dass ich deshalb sehr unruhig war, aber nun ist dein Glück und meine Freude doppelt. Dass es ein Mädchen ist, freut mich auch. Die Minna muss ja auch etwas haben und der Junge wird zu seiner Zeit auch nicht ausbleiben. Du hast mir nicht geschrieben, ob die Minna selbst stillt. Das ist ein Umstand, der mir nicht gleichgültig ist. Auch wünschte ich zu wissen, wer das Kind aus der Taufe gehoben hat. Charlotte lässt herzlich Glück wünschen, vielleicht schreibt sie heute selbst. Sie war einige Tage nicht wohl und man fürchtete eine Fausskusch, woraus aber glücklicherweise nichts geworden ist. Ihr Fritz ist vor 14 Tagen mit den Blattern inokuliert worden und lässt sich sehr gut an. Es sind gegenwärtig bei 40 Kinder hier inokuliert, nachdem der Anfang mit dem Prinzen und der Prinzessin gemacht worden. Alle sind gutartig und die meisten schon auf dem Rückwege. In einer so kleinen Stadt wie Weimar ist es wirklich merkwürdig, dass man das Vorurteil gegen die Inokulation so allgemein abgelegt sieht. Von Huber wirst du hoffentlich Nachrichten haben. Ich habe dermalen noch keine. Wir haben ausgemacht, uns alle Monate zu schreiben. Sobald der Frühling einmal dauerhaft da sein wird, ziehe ich in die Einsamkeit aufs Land. Mein Kopf und mein Herz sehnen sich danach. Ich werde mich eine kleine Stunde von Rudolstadt niederlassen. Die Gegenden sind dort überaus ländlich und angenehm und ich kann da in seliger Abgeschiedenheit von der Welt leben. Das Längefeldsche Haus, von dem ich dir nach meiner Zurückreise von Meiningen geschrieben habe, wird mir den ganzen Mangel an Gesellschaft hinlänglich ersetzen. Es sind dort vier sehr schätzbare Menschen beisammen, von sehr vieler Bildung und dem edelsten Gefühl. Sie sind auch schon in der Welt gewesen und haben eine glückliche Gemütsstimmung daraus zurückgebracht. Alles, was Lektüre und guter Ton einer glücklichen Geistesanlage und einem empfänglichen Herzen zusetzen kann, finde ich da in vollem Maße. Außerdem auch viele musikalische Fertigkeit, die nicht den kleinsten Teil der Erholung ausmachen wird, die ich mir dort verspreche. Diesem Zirkel gedenke ich alle Tage einige Stunden zu widmen, sonst warten meiner die mannigfaltigsten und, ich muss leider sagen, die drückendsten Arbeiten, aber ich gehe ihnen mit ziemlichem Mute, ja selbst mit Vergnügen entgegen. Den Messkatalog wirst du wahrscheinlich durchblättert haben. Ohne mein Wissen ist wieder eine neue und jetzt die dritte Auflage von meinem Fiesco und von Kabale und Liebe in Mannheim gemacht worden. Ich habe deswegen nach dem Anraten aller meiner hiesigen Freunde ein Schreiben an Herrn Götz ergehen lassen und ihm darin die Wahl gegeben, ob er mir diese Edition mit 100 Talern bezahlen oder es darauf ankommen lassen wolle, daß ich selbst eine verbesserte Auflage meiner Stücke mit neuen Szenen und einem neuen Stücke vermehrt für die Michaelismesse veranstalte und noch in dieser ankündige. Bertuch, der gegenwärtig in Leipzig ist, hat den Auftrag übernommen. Es ist in der Tat niederträchtig, wie diese Buchhandlung mit mir umgeht. Hoffentlich hat Schwan keinen weiteren Anteil daran, als dass er es geschehen lässt. Sonst müsste ich einem Briefe, den er mir vor 14 Tagen geschrieben und der voll der freundschaftlichsten Gesinnungen ist, eine sehr unedle Auslegung geben. Schreibe mir doch, ob du billigst, was ich getan habe, wenn du dir aus dem Messkatalog einiges aussuchst, so vergiss Wielands Lucian nicht, er wird dir gewiss sehr wert werden, durch Wielands Galanterie besitze ich ihn selbst und habe ihm schon manche angenehme Stunde zu danken. Schulz, der Verfasser des Moritz, hat die Clarisse nachgebildet und auf berlinischen Grund und Boden verpflanzt. Du findest sie unter dem Titel Albertine für ein Werk, davon er in 5 Stunden 12 Blatt gefordert hat, ist sie noch sehr lesbar ausgefallen. Ich wünschte mir zuweilen die Leichtigkeit seiner Feder. Schwerlich ist jetzt unter unseren guten und schlechten Schriftstellern einer, der es ihm gleich tut. Einen Spaß muss ich doch erzählen, wenn es noch nicht geschehen ist. Vor einigen Wochen ist durch die vierte Hand die Anfrage aus der fränkischen Reichsstadt Schweinfurt an mich ergangen, ob ich dort nicht eine Ratsherrnstelle mit leidlichem Gehalt, verbunden mit einer Frau von einigen tausend Talern, die, setzt man hinzu, an Geistes- und äußerlichen Vorzügen meiner nicht unwert sei, annehmen wolle. Die Stelle soll mich wöchentlich nur 2 oder 3 Stunden kosten und dergleichen Vorteile mehr. Wie ich mich dabei genommen, magst du dir leicht selbst einbilden, doch möchte ich eigentlich wissen, wie man auf mich gefallen ist, da die ganze Sache mehr der Gedanke einiger Privatleute ist und man eigentlich nur sagt, dass, wenn ich mich melden würde, sie mir nicht schwer fallen sollte, so erkläre ich es so, dass das Ganze eine Idee der Person sein mag, die ich heiraten sollte. Diese hat vielleicht einige Lektüre, die ihr den Menschenzirkel um sie herum verleiden mochte, und da mag sie nun denken, dass sie mit ihrem bisschen Geld und der Lockspeise einer Stelle einen Menschen fischen könnte, der auch andere Forderungen befriedigt. Der Zufall hat ihr von meinen Schriften einige vielleicht in die Hände gespielt, an denen sie Geschmack gefunden hat, und für einen Juristen hält sie mich ohne Zweifel. So muss ich mir das Rätsel erklären, und der Meinung ist auch Wieland. Von Mannheim habe ich Nachricht, dass der Carlos dort gegeben worden, aber bei weitem das nicht getan hat, was man von ihm erwartete. Dahlberg setzt es in die verfehlte Einheit und in die Unverständlichkeit des Plans. Beck klagt die Schikane der Direktion und das äußerst schlechte Spiel gewisser Schauspieler an. Du wirst wissen, was aus beiden zu nehmen ist. Etwas mag freilich von außen Dingen bewirkt worden sein. So ließ Dalberg zum Beispiel ganz gegen mein Manuskript und ich weiß gar nicht, zu was Ende oder woher er die Bravour hat, den Domingo, den ich in einen Staatssekretär Perez verwandelte, als Jesuiten auftreten. Alles murmelte sich zu, Pater Frank, und dieser Umstand allein hätte dem Stücke in einer Stadt wie Mannheim den Hals brechen können, wenn ich nicht ebenso viele Gründe dazu in seiner inneren Struktur fände. Iffland soll den König geheult, Beck den Marquis aber gut, vorzüglich gut gespielt haben. Die Königin habe niemand verstanden, weil die Schauspielerin leise und unvernehmlich sprach. Domingo soll ein Hanswurst gespielt haben. Mit Beck war man und auch Dalberg, Schwan und andere sehr zufrieden. Noch etwas, ehe ich schließe, wenn du mir Dinge schreibst, die an demselben Posttag beantwortet werden müssen, so schicke sie künftig direkt an mich. Die Briefe, die unter Fritschens Adresse an mich kommen, erhalte ich oft erst den andern Tag, wie es mir mit deinen zwei letzten Briefen auch ergangen ist. Überhaupt lass mich doch in deinem nächsten Brief wissen, wie es kommt, dass ich seit einiger Zeit deine Briefe durch diesen Kanal erhalte, ob du ihn etwa kennst und mit ihm korrespondierst. Lebe wohl und gehe jetzt gleich zu deiner Emma und küsse sie statt meiner. Grüße mir deine liebe Minna recht herzlich. Ich wünsche ihr alles Gute zu ihrem Wochenbette. Grüße mir Dorchen und sag ihr, dass sie mich auch nicht ganz vergessen soll. Dein S.